Fürchte. Lindenhof gewann und die Freude war groß. Am nächsten Tag war das. Was war das? Und Gabi. Hallo. Ja. Und? Es wäre sehr freundlich, wenn Sie uns kurz hereinbitten würden. Na schön. In der Galerie bot Clark Burton holzgeschnitzte Figuren, Wandbehänge in leuchtenden Farben, Gemälde und in Glasvitrinen sehr schöne. Mamsell ist immer so schlecht gelaunt. Ja, das finde ich auch, Suse. Fanny und Nanny machten an diesem Tag einen ausgedehnten Ausflug mit dem Rad. Als sie am späten Nachmittag zurückkamen, hatten sie viel zu erzählen. Claudine, leg deine Nähe rein weg und komm mit nach draußen. Die Sonne scheint. Die Sonne sehe ich auch durch das Fenster, Hilda. Lass mich in Ruhe, ich habe viel zu tun. Na schön, Claudine, wie du willst. Claudine, gib zu, dass du viel lieber nähst, als mit uns nach draußen zu gehen. Klar! Ich nähe leidenschaftlich gern. Claudine hat uns alle reingelegt. Sie will sich nur vor dem Sport drücken. Die Hausmutter glaubt, sie bestraft Claudine, wenn sie nähen lässt. Tatsächlich aber hat sie ihr einen Gefallen getan. Ganz schön schlau, Claudine. Beeilt euch, Mädchen. Claudine, leg dein Nähzeug weg. Es tut mir leid, Fräulein Alice. Aber die Hausmutter hat mir befohlen, erst meine Sachen zu flicken, bevor ich nach draußen gehe. Ich bin sehr traurig darüber, aber vermutlich ist das nicht zu Ende, nicht wahr? Wenn das so ist. Fährmann weiß seit 9 Tagen, dass ich um Mitternacht in der Stadt war. Aber er behauptet, es sei gestern gewesen. Warum? Weil er zu doof ist, sich den Tag zu merken. Willi, er weiß genau, wann das war. Dann war die Anschwärze nur ein Vorwand. Ja. Hier, Konrad Löffel. Was? Torte? Hey, John, ich halte doch mal den Rekorder ab.